Unfried. Guten Abend. Guten Abend. Namen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 30. 34. Im Flatspitzel in Dortmund. Schön, dass Sie da sind. Aber ehrlich gesagt auch schön, dass wir da sind. Das ist der Lukas. Lukas Heinzer. Und das ist der Friedrich, Friedrich Küppersbusch. Ja, den kennen Sie vielleicht schon. Von Lucky und Fred natürlich. Ansonsten werden Sie ihn kennen, werden Sie ihn gekannt haben werden. Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, setz dich. Lukas ist ein bisschen autoritär für sein Alter. Okay, Boomer. Punkt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden Sie sagen können, den kenne ich doch aus Babylon Berlin. Frau Bender, das Gericht erhofft sich von Ihrer Aussage Auskünfte über die Persönlichkeit der Angeklagten und darüber hinaus interessiert uns Ihr Wissen um die Kontakte zur Nationalsozialistischen. Ich weiß nichts über politische Kontakte. Ich bin heute eigentlich nur hier, um Ihnen für die langjährige Treue zum Podcast Lucky und Fred zu danken, denn im Januar beginnt meine internationale Schauspielerkarriere. Das ist kein Witz. Also du bist wirklich in der dritten Staffel Babylon Berlin als Richter zu sehen. So, ich habe für heute Abend vorbereitet, dass ich ein paar Details aus den 12 Drehbüchern erzähle. Ja. Das kommt zwar dann auch nochmal ab Ende Januar bei Premiere und im nächsten Herbst in der ARD, aber wer will es dann noch sehen? Ich könnte sagen, welches Urteil ich da gesprochen habe. Es ist so ein scheiß Urteil, dass sie, glaube ich, keinen ernsthaften Schauspieler dafür gefunden haben. Aber ich lenke ungern von mir ab. Muss es aber aus protokollarischen Gründen tun, denn man fragt sich natürlich auch, wie hält der junge Mann das aus und was macht der eigentlich so? Und wir haben hier eine Preziose gefunden im Archiv der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, formerly known as das Erste, in diesem Fall das ARD Morgenmagazin, wo sehr viele Menschen über Lukas Heinzer reden, ohne dass er persönlich zu sehen wäre. Ja, es ist für uns als auch so Kölner auch nicht so einfach, wenn Kollegen hier im Haus rumlaufen mit einem Gladbach-Trikot. Hm. Das tut auch weh. Das war heute Nacht. Ja. Ein Kollege kam mit dem Gladbach-Trikot und Sven rief aus dem Büro, in mein Büro kommst du nicht rein. Und so ist hier die Fußballrealität nachts. Weißt du, was der Kollege erzählt hat? Dass nämlich das letzte Mal, dass Gladbach zweimal hintereinander auf einzelnen Tabelle stand. Hat er noch nie erlebt. Da war er ein halbes Jahr alt. Der ist jetzt 36. Das war nicht eine coole Story. Dann darf er für immer sein Trikot tragen, Lukas? Oder? Bleib dabei. Hat bis letzte Woche Sonntag ganz gut geklappt. Heute Abend der BVB in Hoffenheim. Wir halten Sie informiert. Auch darüber, ob Andreas Scheuer immer noch Verkehrsminister ist. Lukas hat im Soundcheck ein sehr schönes Wortspiel geboren, nämlich Scheuermilch. Wir haben nur noch überhaupt keinen Kontext dafür. Wir haben keinen Kontext. Haben Sie eine Idee? Sauer. Ja. Bitte? Sauer. Sau? Die Milch ist sauer. Mit sauer. Scheuermilch ist sauer. Ja, also wenn du es gleich noch der Taz durchkabeln könntest, kurz in der Pause, dann sind die auch. Und damit sind wir auch schon beim Stichwort Wochenrückblick, Jahresrückblick, Jahrzehntrückblick in diesem Fall. Wir verzapfen hier einen Podcast seit vielen, vielen von Lukas persönlich gezählten Folgen 2014. Tun das seit einiger Zeit mit großem Vergnügen mit Ihnen persönlich hier auf der Bühne des Flatspitzel. Und heute wollen wir zurückschauen, ich schlage mal vor, auf das Jahr 2019. Eine progressive Idee. Wir wollten erst, gerne, so wie alle anderen, auch so einen Jahrzehntrückblick machen, hatten schon viel Material vorbereitet. Sie hätten sich 5 Stunden mitbringen müssen, haben uns aber dagegen entschieden und haben gedacht, apropos Rückblick, sprechen wir über die SPD. Wobei, als ich dieses Foto das erste Mal gesehen habe, dachte ich erst, die gute Nachricht. Stelter und Kramp-Karrenbauer haben sich ausgesprochen. Der Doppelnamengipfel. Das sind aber in Wirklichkeit tatsächlich die neuen Vorsitzenden der SPD. Man konnte bei der Gratulationskur sehen, dass buchstäblich alle, sozusagen sogar sämtliche Frauen, die im Tagesschau-Bild waren, irgendwas Rotes anhatten. Und dass das irgendwie für Norbert Walter-Borjans, es ist in der Wissenschaft noch umstritten, welche Anteile dieses Wortgebildes vor- und welche Anteile Nachnamen sind, aber Viele Sozialdemokraten haben ihre Neugeborenen schon auf den Vornamen Norbert Walter getauft. Einige auf den Namen Norbert Walter Borjans, weil sie es halt nicht wissen, was vielleicht, es war damals mit Leisler Kiep, war das auch so, ne? Mhm. Und ja, ich habe gedacht, Dennis Scheck und meine Sozialkundelehrerin haben geheiratet. Also, warum nicht auch mal SPD-Vorsitzende, die keine Sau kennt? Das ist dann später bei der Unfallflucht umso einfacher. Können Sie die SPD-Vorsitzenden denn beschreiben, erkennungsdienstlich, die die Partei auf 5% gebracht haben? Nee, kenne ich nicht. Hättest du das vor 10 Jahren geglaubt, wenn man dir gesagt hätte, zwei Parteien in Deutschland haben Parteivorsitzende mit Doppelnamen, keine davon sind die Grünen? Stimmt, ne? Das ist sehr fein beobachtet von dir, Lukas. Die Frage ist, ob man sich diese Namen jetzt wirklich alle noch lange merken muss. Denn zumindest bei Novabo. Das klingt so nach Kinderprogramm. Ja. Novabo, Novabo. Lustige Novabo-Bär. Also erstens hänge ich der Theorie an, dass bei dem Altersdurchschnitt der 420.000 SPD-Mitglieder so viele bei der Gratulation an die neu gewählte Vorsitzende Saskia Esskens gesagt haben, weil die immer noch an Margot Esskens denken. Und wer jetzt lacht, denkt auch an sie. Und Novabo ist ja eigentlich, wenn die Engländer werfen ihr Handtuch auf den Liegestuhl, dann kommen sie da später und Kevin Kühnert wirft halt Novabo auf den SPD-Vorsitz. So. Es waren ja viele Medienbeobachter entsetzt und sagten, oh nein, jetzt hat die SPD auch noch die Falschen gewählt. Sozialisten, wo kommen wir denn jetzt dahin? Ja. Und ich dachte so, okay, so langsam sortiert sich das alles wieder. So die Welt meiner Kindheit ist wieder da. Die CDU hat irgendwie so ein paar Quartalsirre. Die SPD. Man muss mal sagen, wenn Saskia Esken und Novabo ein Linksruck sind, was waren dann drei große Koalitionen und die Agenda-Politik und die Duldungsstarre bei der Deutschen Einheit? 5 Rechtsrucks. So, und wenn 5 Rechtsrucks gegen einen Linksrucks. Krieg's gar nicht mehr. Ich glaube, wenn Bodo Ramelow nicht Verpflichtung bei der Linkspartei in Thüringen gehabt hätte, den hätten sie einen sehr guten SPD-Vorsitzenden gehabt. Und das hat der Lafontaine auch schon im ersten Spiegel-Interview nach dieser Wahl gesagt, langfristig Fusion. Das ist eine geile Idee von Lafontaine. Ja, also das ist das einzige Problem, was dem im Wege steht, ja, ist Lafontaine. Nein, das bringen die nicht übers Herz dann. Weil am Ende wird ja Lafo dann wieder SPD-Vorsitzender oder wie auch immer die sich dann da nennen. Ja, aber dann stell dir mal vor, wir hätten jetzt Kramp-Karrenbauer und Lafontaine und also das Saarland nimmt uns von rechts und links in die Zange. Ja, und Honecker nicht zu vergessen. Ja, was macht dann Heiko Maas? Wächst ein Meter? Jetzt ist es wieder so, dass die CDU so einen Generalsekretär hat wie Paul Ziemiak und so einen Junge Unionsvorsitzenden wie Tilman Kuban. Und du denkst so, ja, das sind genau die Hackfressen, die Mistlabern, die ich in meiner Kindheit schon gehasst habe oder auf der Schule oder sowas. Das normalisiert sich doch jetzt hoffentlich alles wieder, oder? Und diese Nazis verschwinden wieder aus dem Parlament, oder? Das wird doch jetzt alles gut, Friedrich. Dein aus tiefem Humanismus geborener Appell, CDU, ich erinnere mich aus meiner Frühkindheit an euch als Arschlochpartei, könnt ihr das nicht einfach wieder bitte sein? Genau. Mhm. Und was machst du mit Merkel so lange? Wo parkst du die? Sag mal, sind Ziemiak und Kuban nicht ziemlich ausländische Namen? Also so, was, Ziemiak ist Pole, ne? Kuban ist Ziemiak. Schlesisch. Ziemiak. Ziemiak. Finde ich gut. Der hat doch früher Tierfilme gemacht. Ich persönlich weiß ja gar nicht mehr so genau, wozu es die SPD eigentlich gibt. Also für mich ist die SPD die klassische Oppositionspartei und ich bin total verwirrt, dass jetzt in den letzten 21 Jahren diese Partei 17 Jahre an der Regierungsverantwortung beteiligt war. Die Partei selbst ist davon auch so verwirrt, dass sie es auch zwischendurch immer wieder vergisst. Und alle sagen ja so, ah, der Niedergang der Volksparteien und sowas. Und ich denke so, SG Wattenscheid hat den Spielbetrieb einstellen müssen. Als ich Kind war, haben die noch Bundesliga gespielt. Haben die nicht als letzte Maßnahme neulich Peter Neururer geholt? Mhm. Der dann anschließend in einem Interview erzählt hat, er hätte geglaubt, er wäre als Trainer für Schalke verpflichtet worden. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwischen den beiden Peter Neururer stünde, würden die Leute sagen, einen kenne ich. Das stimmt. Ich finde das traurig nicht so sehr wegen der Ausrichtung der SPD, sondern weil wir ja eine Menge Klientelparteien haben. Die Grünen versuchen gerade mit besonderer Kompetenz in der Innenpolitik, Stichwort Hessen, Polizeigesetz, Dinge mitzumachen, für die sie früher sich erhängt hätten. Die FDP hat rausgefunden in den Jamaika-Verhandlungen, wie das ist, wenn man wirklich von ganz wenig eine Ahnung hat, dass man dann lieber schnell wegläuft. Die Linkspartei ist eine ostdeutsche Volkspartei, aber keine bundesdeutsche. Und wir haben zwei Parteien, die so ein 360-Grad-Radar haben. Du wirfst Groschen rein und dann kommt ein O-Ton zu Ruanda oder zur Rentenversicherung oder vielleicht auch zu SUVs oder zum Schüler-BAföG. Die sind groß genug, um 360-Grad-mäßig in jedem Politikfeld irgendwas zu sagen und um Deals zu machen, also das Wesen von Politik. Ne? Deine Umgehungsstraße, mein Kindergarten, einigen wir uns auf drei Neustraßenlaternen. Und dann gehen wir aber raus und sagen den Leuten, boah, haben wir was für euch erreicht. Ne? Und damit das eine von den beiden Parteien, die das überhaupt kann, schwindet, wird dem Wähler ein bisschen die Entscheidung eng gemacht und auch das Land destabilisiert. So weit würde ich jetzt gehen. Ohne diese roten Blazer ist das Land destabilisiert. Ich finde ja, die SPD sollte halt Oppositionspartei sein. Ich möchte halt auch nicht, dass, wenn es heißt irgendwie Oppositionsführer und dann kommt plötzlich Gauland ins Bild und ich so, was macht der alte Nazi da? Das ist der Oppositionsführer. Warum? Gregor Gysi besteht darauf, dass es in Deutschland nie, also es gibt ja das Verfassungsamt oder das statuarische Amt des Oppositionsführers, gibt es gar nicht. Und es war gemünzt worden auf die große Überraschung, dass irgendwann die Linkspartei mal stärkste Oppositionspartei war und damit eben überraschenderweise Gregor Gysi Oppositionsführer. Und statt dass er sich wenigstens gegen das Führer auflehnt, gibt er an wie ein 1,50 Meter großer, aber wir kommen vom Thema ab. Wir hatten ein Thema? Ja. Ach, die SPD. Warum ist Heiko Maas so groß? Heiko Maas ist abgeohrfeigt worden bei der Vorstandswahl da, ne? Du hast dir das alles angeguckt, oder? Ja, ich bin politisch aufgeschlossener Mensch. War ich vor meiner Hollywood-Karriere. Ja, das ist jetzt alles in die Tonne. Schade. Haben Sie eine Rolle für mich? Ja, bald haben ganz, ganz viele Menschen sehr, sehr viele Rollen für dich, denn es kommt die Kassenbonpflicht. Noch mehr Müll in diesem Fall konkret. Ich habe gestern im Internet gelesen, einen ganz geilen Vorschlag, einfach diese ganzen Kassenbons beim Metzger und beim Bäcker und sowas alle mitnehmen, immer sagen, ja, nehm ich natürlich mit und die dann alle abends beim Finanzamt vorne in den Briefkasten reinstopfen, weil die wollten das ja haben. Bin ich dabei. Gibt es irgendeine Begründung dafür oder machen wir uns war halt danach? Also 99% der Dinge, die man im Supermarkt oder im Lädchen kauft, für die man dann 69 Cent, eine Kanne Billigmilch, so einen Bon ausgehändigt bekommt, kann ich ja von keiner Steuer der Welt absetzen. Was mache ich mit den Zetteln? Also gibt es einen ernsten Hintergrund? Ja, es gibt einen ernsten Hintergrund wegen Schwarzgedöns und sowas. Auf Seiten des Ladens? Ja, ja, klar. Also wenn die bescheißen wie nichts Gutes, aber ein Zettelchen ausdrucken, dann... Du musst eh alles intern, auf einem entweder intern laufenden Bon oder halt in einem Computersystem, das nicht geöffnet werden kann, musst du eh alles drin haben. Das heißt, du kannst so eine Kasse... So ist das Gesetz formuliert. Nee, so ist es eh schon gewesen. Das heißt, dass die das zusätzlich ausdrucken vor den Kunden. Hiermit ergeht folgende Entscheidung der Bundesdeutschen Bundestag in dritter Lesung, der Bundespräsident unterzeichnet, promulgiert. Da ist eh schon alles drin, da müsst ihr noch so einen Zettel drucken. Punkt. Genau. Das finde ich mal ein gutes Gesetz. Und es ist aber natürlich, also ich meine, jetzt gerade sind Weihnachtsmärkte. Oder wie Zoll und Finanzamt sagen, Weihnachten. Weil du halt einfach da hingehen kannst und sagen kannst, so, guten Tag, wie ist denn das hier mit den Reibeplätzchen? Wie viel haben Sie denn verkauft und sowas? Da kannst du halt richtig betuppen. Das heißt, ich kriege den Zettel, weil dadurch ein Buchungsvorgang entsteht. Ja. Ich bin Zeuge praktisch. Ja. Ich habe so ein Bild vor Augen, wie in München die Allianz Arena mit den Buchungszetteln von Uli Hoeneß gefüllt wird. So gestrichen bis oben voll. Weil der macht ja so Computerhandel, das geht ja unheimlich schnell und sehr große Summen. Und wenn da dann jedes Mal so ein Zettel gedruckt werden müsste. Der hat jetzt auch Spaß mit der Finanztransaktionssteuer. Aber sprechen wir... Über Scheuermilch. Ich hätte gerne noch die Scheuermilch, 78 Pfennig. Ich möchte aber den Bon mitnehmen. Ja. Sprechen wir über... Annegret Kramp-Karrenbauer, das war Frau Kramp-Karrenbauer bei ihrem, ich glaube, ersten wirklich großen öffentlichen Auftritt, der überhaupt medial aufgefallen ist, als sie eine Büttenrede auf eine Art irgendwie vorgetragen hat. Also ich hatte kurz überlegt, diesen Ausschnitt nochmal rauszusuchen und habe dann gedacht, nee, also es ist so schlimm. Es ist ja nicht nur die Kunst, total schlechte Witze zu machen, sondern die große Kunst ist ja, diese Witze auch so schlecht zu performen, dass das, was ursprünglich als Pointe gedacht war, überhaupt nicht auffällt. Ja, ich glaube, du verkennst da einen großen Anteil des mundartlichen Humorschaffens in Deutschland. Zu Recht. Der hat eine literarische und eine verbale Ebene, also er enthält Gesprochenes. Im Mainzer Karneval heißen die Leute, die nicht direkt ins Mikrofon sich erbrechen, Literaten. Aber, wie wir wissen, 80% der Kommunikation ist nonverbal. Die Nachricht eines jeden Büttredners und einer jeden Büttrednerin ist eigentlich, ein Signal abzusetzen, auf das hin die Kapelle einen Tusch spielt und sehr betrunkene Menschen sagen, ich kann jetzt gerade so nicht mehr sehr viel, aber so doof lachen kann ich noch. So, und das, die Signalfolge ist ungefähr international kodiert, wie Morsecode. Buffte. Das kannst du komplett nonverbal machen. Also bei Kram Karrenbauer beginnt der Bonusbereich darin, dass sie noch erkennbare Worte verwendet hat. Nicht die klügsten. Latte Macchiato. Oh, ein Witz über Latte Macchiato. Das ist so ausgefallen, dass Harald Schmidt dieses Jahr eingemacht hat. Frau Kram-Karrenbauer. Wie würdest du denn ihr Jahr jetzt so bilanzieren? So, also sie ist, habe ich dann gelesen, sie ist Verteidigungsministerin geworden. Ja, Frau Kram-Karrenbauer hat soeben in einer weiteren Büttrede zum Besten gegeben, dass dieses Abwarten und dieses immer nur in den Krieg ziehen, wenn die Verbündeten nun wirklich dringend drum bitten und nicht von sich aus selbst aktiv zu werden, so nicht weitergehe, mit ihr nicht. Und das wollte sie jetzt in England einmarschieren oder Deutschland, was? Nein, sie wollte ja, sie war ja schon halb in Syrien, nicht? Wenn das der Syrer wüsste. Und der ist soweit nicht gekommen. Und es ging eben darum, auch Deutschlands wirtschaftliche Interesse an Handelswegen, an Handelspartnern militärisch durchzusetzen. Jetzt muss man sagen, wenn man das mal von ihrem karnevalistischen Charme ein bisschen entschält, das letzte Regierungsmitglied und der letzte Vorsitzende einer Regierungspartei in Deutschland hat den Vorschlag, deutsche wirtschaftliche Interessen militärisch durchzusetzen, gemacht. Das war im Jahr 1945. Und vor genau 10 Jahren hat Bundespräsident Horst Köhler auf der Rückreise von einem Truppenbesuch in Afghanistan ziemlich genau das, nämlich die Armee sei auch dazu da, weltweit deutsche wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, in einem unbedachten Moment im Truppenhubschrauber zu Reportern des Deutschlandfunks gesagt, die waren so illoyal, das sofort rauszublasen. Daraufhin gab es eine Empörungswelle und der Bundespräsident musste zurücktreten oder trat zurück, weil er beleidigt war, dass er so kritisiert wurde dafür, dass er eigentlich nur gesagt hat, wenn wir irgendwo Kohle verdienen wollen, schicken wir die Bundeswehr hin und dann ist gut. Den Jahrzehntrückblick, den ich an der einen Stelle machen will, ist, damals musste ein Bundespräsident zurücktreten und wenn wortgleich das Gleiche die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin heute sagt, dann winkt man das so durch und das war ein bisschen tollpatschig oder vielleicht wollte sie auch mal einmal was sagen, was Friedrich Merz gut findet. In dem Topf, den die in den 10 Jahren heißer gedreht haben, heißer in Richtung von, wir schicken jetzt die Bundeswehr rumballern, weil wir da Geld verdienen wollen, in dem Topf ist das Wasser sehr heiß geworden und wir sind die Frösche. Hast du auch irgendwas Negatives über sie zu sagen? Ich stehe jetzt wirklich noch stark unter dem Eindruck, dass viele Leute in Berlin, und ich habe jetzt mehrere Wochen in Berlin viele Tage verbracht und mit diesen informierten Kreisen zu tun gehabt, immer wieder an die frühe Merkel erinnern und sagen, dieses unterschätzt werden oder auch dieses belächelt, bespottet werden nach gerade. Es ist ja nicht jeder Berti Vogts, also sie werde unterschätzt, sie werde zu Unrecht belächelt. Und da könne man sich noch warm anziehen. Also wenn, dann hat sie das sehr, sehr gut versteckt, dass sie irgendwo sowas wie das ist Teil der Methode. Kompetenz oder so. Ja. Ja. Dann lass uns über weitere kompetente Menschen sprechen, zum Beispiel über diesen sympathischen Gebrauchtwagenverkäufer aus Castrop-Rauxel. In Wahrheit ist es ein Mann namens Stefan Brandner, der bis vor kurzem Vorsitzender des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag war. Und Rechtsausschuss ist insofern schön, weil er nämlich in der AfD ist und abgewählt wurde. Es kam dann zu einer Pressekonferenz, auf der er erstmal so Trump-ähnlich erklärt hat, er sei der beste Ausschussvorsitzende in der Geschichte des Deutschen Bundestags gewesen, wo man auch schon mal dachte, okay, ihr legt ja gut vor. Und ich möchte nur einen kurzen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz zeigen, um sie auch vorzubereiten auf Pressekonferenzen und Medienstatements. Ein interessantes Thema in diesem Jahr, vor allem wenn die AfD beteiligt war. Also sehen Sie hier die drei kleinen Schweinchen. Wird das eine integre Persönlichkeit sein? Wir haben nur integre so Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind Sie denn für Seite? Einer hier? Von welchem Verein sind Sie denn? Also unglaublich. Sie sind vom Juristinnenbund wahrscheinlich, oder? Ja, so ist das, wenn die Medikamente kurz aussetzen. Oder wirken, man weiß es nicht so genau. Alice Weidel, eine Frau, der man, glaube ich, in jedem Moment ansieht, wie sehr sie sich bemüht, eine Rolle zu spielen, von der sie selbst nicht weiß, was sie von ihr erfordert. Also auf jeden Fall ist es dieser Effekt, dass wenn du die in der Straßenbahn einzeln separierst, sind es ganz vernünftige Leute, aber zu dritt ist so schon die kritische Menge. Also dieser Hooliganism-Pegel ist dann schon erreicht, ne, dass sie dann einfach an Journalisten absondern. In dem Bild, das Sie eben gesehen haben, waren 70 Jahre CDU zu sehen. Gauland war 40 Jahre in der CDU, Brandner 30 Jahre. Bei Weidel weiß man es nicht so recht, aber auf jeden Fall ist die AfD mit diesem Trio die älteste der Altparteien. Und man staunt, was alles jahrzehntelang so in der CDU rumschwimmen konnte, ohne groß aufzufallen. Das ist ja das, was ich meinte. In meiner Kindheit war ich es gewohnt, dass da halt einfach so ein paar Verstrahlte in Mikrofone sonderten. Also geile Presseauftritte von Rechtsextremisten, daran war das ja nicht arm. Genau. Kommen wir nochmal zum, also es spricht jetzt nicht Björn Höcke selbst, sondern irgendwie sein Büroleiter oder irgend so ein... Aus dem Off. Ja. Sag mal, Adjutant? Referent. Höcke-Jugend. Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, das geht so nicht. Ja, ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen, ein Interview von vorne beginnen. Mich hat es natürlich sofort erinnert an einen der schönsten, auch letzten Auftritte der deutschen Politik in den vergangenen dann doch 10 Jahren. Hier ein Wiedersehen mit einem alten Freund und einer der schönsten Auftritte vor einer laufenden Fernsehkamera. Jemals? Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein. Nein, okay, Entschuldigung. Nein, nein, nein, das war nicht live. Okay, also erstens, ich vermisse die Zeit, wo Politiker, die Scheiße gebaut haben, einfach zurückgetreten sind. Zweitens, ich vermisse mittlerweile sogar Karl Theodor zu Kuttenberg. Weil also angesichts der Alternativen und also gerade der Bitte, ey, wenn ihr einen Populisten haben wollt, dann wählt Karl Theodor zu Guttenberg. So schlimm war der gar nicht. Das ist jetzt die Rampe zu Scheuer, ne? Ja, genau. Wo ich dann sowas sagen sollte wie, aber die sind doch alle gleich schlimm. Die sind alle gleich, ich muss mal eben gucken, ob er schon... zurückgetreten nee, ist. Nee, ist er noch nicht. Auch ja, bei Dortmund in Hoffenheim ist immer noch 0-0. Die spielen erst 5 Minuten. Ja, wenn Brandner hier mit der beste Ausschussvorsitzende aller Zeiten sehr trumpig war, dann hat Andreas Scheuer die wahrscheinlich trumpigste Aktion eines deutschen Ministers aller Zeiten gerissen. Er hat eine 40-minütige Pressekonferenz angesetzt, ohne Thema, und hat dann vor der Presse erstmal erzählt, wie geil er ist und dass er diesen Untersuchungsausschuss überhaupt nicht fürchtet, weil dieser Ausschuss ja beweisen wird, wie glorreich und kompetent und vorausschauend Andi Scheuer war, um dann vor Fernsehkameras die Akten in den Untersuchungsausschuss zu schieben, um sie dann anschließend wieder abholen zu lassen. Und in diesen 40 Minuten kam auch, also es kam so viel Quatsch drin vor. Zum Gestalten musst du aber vorher entscheiden. Und ich kenne in der Politik viele, die durch Angst, durch Gerichte, durch Darstellungen, dass sie in ein negatives Licht gerückt werden könnten und kritisiert werden können, eben nicht entscheiden. Das ist nicht mein Politikstil. Und dafür werde ich mit ganzer Kraft kämpfen. Ich kann so einen Krawattenknoten nicht. Wir müssen... der Weide ins Auge schauen, Andreas Scheuer raucht, wenn Sie in Berlin in der Bärenstraße, das ist hinter der komischen Oper, also eine Parallelstraße zu Unter den Linden, die Fassaden längs gehen, dann kommt irgendwann die Bayerische Landesvertretung und manchmal abends steht da Andreas Scheuer und haut sich so eine HB weg Und da kommt er so, Herr Scheuer, haben Sie Feuer und so. Und schön sich mit ihm unterhalten. Und da ist er eigentlich ganz angenehm. Du erzählst das jetzt so, als ob du das selbst erlebt hättest. Ja, das ist, sonst könnte ich ja, ich meine, ich muss meine Quellen schützen, aber... Also du hattest auf eine Zigarette mit Andreas Scheuer? Und ich rauche keine Zigaretten. Möchtest du eine Zigarre? Und ja, Herr Scheuer ist der Erbe der Truchsess eines Ministeriums, das seit 4 Ministern von der CSU ruiniert worden ist. In vorbildlicher Weise, wie ich finde. Das waren, kannst du sie aufzählen? Ramsauer, Dobrindt, Scheuer und wer ist die Nummer 4? Wer war der Vierte? Der 4 CSU-Verkehrsminister. Publikumslicht bitte. Ich möchte nicht, dass sich da jemand drücken kann. So, die letzten 4 Bundesverteidigungsminister. Nimmst du bitte das Mikro? Bundesverkehrsminister. Auch Minister für Infrastruktur, und die ändern ja ständig ihren Namen, je nachdem wie die... Wer waren die letzten Bundesverkehrsminister? Dobrindt hatten wir, Scheuer. Ich könnte noch den legendären Günther Krause anbieten, der war nicht CSU, aber der war auch... Der war auch richtig durch. Sehr gut, 89. Haben wir es jetzt? Schmidt. Gesundheit. Also in diesem Ministerium ist vergraben worden die Abgasaffäre, die Dieselaffäre, die Minderentwicklung der Bundesbahn, der mangelnde Ausbau der Verkehrswege, die Maut, die sogenannte Ausländermaut, G4, G5, die haben gar keine Milchkannen. Dieses Ministerium ist das Bermuda-Dreieck der Politik. Wenn du ein Thema suchst, was wirklich komplett schief geht, dann Bundesverkehrsministerium. Und nun geht es in diesem Untersuchungsausschuss darum klar, dass die Opposition sagt, das ist so absurd gelaufen, dass die eine Maut wollten, von der die Merkel 2013 im Wahlkampf gesagt hat, mit mir nicht, weil sie wusste, das ist mit europäischem Recht nicht zu vereinbaren. Und wie sie nun Aktenberge da reinschleppen, die belegen sollen, dass sie aber trotzdem versucht haben, es zu machen. Die beiden Firmen, die Ausländermaut oder diese Maut kassieren sollten, haben dem Minister gesagt, soll man das nicht lieber sein lassen? Soll man noch keine Aufträge machen, weil das kann ja noch schief gehen? Und der Minister hat ihnen gesagt, nee, komm, wir machen schon mal Verträge. Da kommt dieses Problem her, dass die jetzt Regressansprüche haben. Weil das mit der Maut schon mal schief gegangen ist, musste der Bund von Mercedes und anderen Konsortialpartnern die Toll-Collect-Firma kaufen. Das heißt, er hat bereits eine verstaatlichte Mautfirma. Und weil Scheuer staatliche Firmen scheiße findet, hat er einfach gesagt, wir geben den Auftrag noch 2 anderen Firmen. Die beiden Firmen haben dann gesagt, danke für den schönen Auftrag. Einer der beiden Anbieter ist der Konzertkartenverloser Eventim. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Mensch, die können Konzertkarten verkaufen, können die sicher auch eine Maut. Und die haben dann gesagt, nachdem Scheuer darauf bestanden hat, sie zu beauftragen, ja, danke für den Auftrag und wenn es schief geht, 500 Millionen bitte. Aber wir können das übrigens nicht und könnten wir den Auftrag dann nicht weitergeben an die staatliche Firma Toll Collect? Und da hat Scheuer gesagt, ja gut, wenn ich den Auftrag nicht einer staatlichen Firma gebe, können wir das machen. Das ist der veröffentlichte Teil. Also, und wie wir alle gelesen haben, fehlen ein paar Aktenordner. Jetzt ist die Frage, was zum Teufel soll in diesen Aktenordnern noch drinstehen? Heil dir, Satan. Sie haben was gemacht mit dem Kaninchen? Also du meinst, dieser Komiker hat die Maut- und Clownseuche? Es ist so wie in der chinesischen Medizin, wer heilt, hat recht. Und wenn sie lachen, lachen sie. Dann war der gut. Jetzt hast du China schon angesprochen, dann kommen wir nicht umhin, über TikTok und Huawei zu sprechen. Wie ist dein Verhältnis zu sozialen Netzwerken für 14-Jährige und zu G5-Ausbau durch chinesische Firmen? Also TikTok ist eigentlich ja das größere Gefäß, in das eine kleinere Social-Media-Plattform eingegangen ist, die hieß Musical. Und die musste vom Markt, weil es was so eine Tinkstätte für Päderasten war. Also die Erzählidee dieses Social-Media-Dienstes war, Kinder, spielt doch mal euer Lieblingsvideo nach und zieht so wenig an wie die Sängerin im Originalvideo. Und das hat aber nicht zur Folge, dass viele Kinder sich jetzt erfreut haben und inzwischen längst Musical-Darsteller oder Komparsenrollen bei Babylon Berlin, sondern dass da nackte Kinder rumgesungen haben und alle pädophilen Politik der freien Hand, Einhandsegler. Und wenn es nur dabei blieb, hat man ja im Grunde noch Glück gehabt. Deswegen sollte eigentlich diese diese Plattform von Markt und deswegen hat man sie in TikTok eingebracht. Offenbar auch alle Kunden. Also das Ding ist immer noch nicht einfacher und deswegen versucht der chinesische Staat, der letztlich als Unternehmer und Inhaber hinter TikTok steht, nun mit sehr rigiden Regeln das Image dieses Social-Media-Dienstes, der viel von Kindern und Jugendlichen frequentiert wird, aufzubessern, indem er dann aber auch aus Versehen mal Behinderte diskriminiert oder beim Wort schwul schon komplett durchdreht oder auch andererseits mit der Türkei vereinbart, dass Erdogan nicht beschimpft werden darf. Also das ist ein, sagen wir mal, scharf kuratiertes soziales Netzwerk. Das heißt, du bist nicht dabei. Ich tanze jeden Abend nackt Videos von Roxy Music. Ne, ich habe nicht kapiert, warum es überhaupt diesen Dienst noch braucht. Und ich verstehe aber bei allen neuen Social-Media-Diensten grundsätzlich nicht, warum der jetzt wirtschaftlich funktioniert. Ich glaube, wirtschaftlich funktionieren ist auch bei den allerwenigsten Social-Media-Diensten Teil der Idee. Ich denke, das ist die einzige Idee. Also das funktioniert. Du glaubst an den Altruismus von Herrn Zuckerberg. Nein, also das funktioniert ja so lange nicht, wie Investoren sagen, hey, geile Idee, irgendwann wird das schon ertragreich sein, wir schmeißen dann noch mehr Milliarden da rein und dann irgendwann, so jetzt müsst ihr aber mal liefern, ja gut, dann nehmen wir einfach ein paar Milliarden vom russischen Staat und lassen damit Falschmeldungen für den US- und Großbritannien-Wahlkampf und überall schalten und dann haben wir wenigstens Kohle. Also am Ende verdient nur der Typ, der behauptet, es wird irgendwann mal erfolgreich, weil er die Kohle einsteckt, der Leute, die glauben, das wird irgendwann mal erfolgreich. Sag nicht, dass du es von mir hast, aber ja. Es sind schon zwei rausgelaufen mit deiner Geschäftsidee. Ja. Bei Huawei ist mir eigentlich Wumpe, ob jetzt Apple oder irgendein amerikanischer Konzern oder iPhone oder ob eben Huawei die Backdoor hat, durch die meine Daten rausgeleitet werden. Deswegen verstehe ich, dass Frau Merkel sagt, bei der Vergabe der Technologie für G5 dürfe man nicht von vornherein einen Anbieter ausschließen. Damit meint sie Huawei, weil wahrscheinlich sie seit der NSA-Affäre weiß, nimmst du amerikanische Software, wirst du auch beschissen. Was ist denn mit Siemens? Wozu haben wir denn diese ganzen großen, erfolgreichen Industriekonzerne in Deutschland? Grundig, Blaupunkt, Telefon, Löwe? Der Löwe Opta, wer kennt ja, den nicht noch mit Mende. Der toastergroßen Fernbedienung? Also bei Siemens, ich glaube, ist einfach das Problem, dass dadurch, dass der Braunkohleabbau am Hambacher Forst stockt, dass die Rechner keinen Betriebsstoff mehr haben. Wir sollen da technologisch eher ein bisschen abgehängt sein. Ah. Wir haben auch keine Batteriefabrik für Autos. Das stimmt. Also was ist eigentlich aus unserer großen strahlenden Industrienation geworden und was passiert eigentlich, wenn das auffällt, dass unsere große strahlende Industrienation nicht mehr existiert? Wie alt ist dein Sohn? 5. Dann mach dir Gedanken. Ach so, zweiter Zettel. Jetzt erzähl mir das Gleiche ja. Von gerade. Das ist ja du hast die schöne Überschrift Drive My Car gewählt. Ja, und ich habe auch einen geilen Hintersetzer gewählt. Oh, das ist lieb von dir. Ja, weil vor allen Dingen die Leute, die den Podcast zu Hause hören, freuen sich immer total, wenn wir so geile Hintersetzer haben und das Publikum lacht und applaudiert und sowas, weil die halt nicht wissen, was das Publikum... Kann man jetzt sagen, schade für die Leute da draußen? Kann das man aber ist auch das Originalcover von Kraftwerk Autobahn. Das ist richtig. Dieser komisch perspektivischen... Ist es naive Malerei? Ich weiß es nicht. Im Innenspiegel des Autos, aus dem heraus das sozusagen gesehen wird, ist ein Foto der damaligen Besetzung von Kraftwerk. Ja. Mit Florian Schneider-Essleben. Berühmt dadurch, dass sein Vater den Flughafen Konrad Adenauer in Köln gebaut hat. Der mir auch sehr gut gefällt. Wolltest du noch ein bisschen länger zur Architektur tanzen? Nein, ich möchte endlich mal von Günther Jauch angerufen werden, um irgendwo dieses Nerdwissen loszuwerden. Tatsächlich, ich habe mich eintragen lassen in diese Datenbank für Wer wird Millionär, wo man Gast werden kann und dann nie angerufen wird. Und aber wenn ich in die Sendung käme, würde ich dich als Telefonjoker... Ich habe komischerweise am Montagabend mit Dennis Fuß gesprochen, das ist der Regisseur von Wer wird Millionär. Und er sagte, er muss zurück nach Köln, Sie müssen die österreichische Version aufzeichnen. Ich sage, warum machst du das in Köln? Flieg doch mal nach Wien. Nein, denn die Deko ist so teuer, dass der österreichische Fernsehen, ORF, nicht etwa seine Ausgabe von Wer wird Millionär in Wien produziert, sondern die ganze Entourage in Flugzeuge setzt und nach Köln fliegt. Und dann dachte ich eben auf der Spur des Publikumsjokers, Moment mal, was ist denn dann, wenn österreichische Kandidaten zu österreichischen Fragen da 120 handverlesene kölsche Bollos befragen, wer jetzt 1814 Reichskanzler von Österreich, keine Ahnung, Metternich, und sagte, das würde so funktionieren, dass sich diese ganzen Kölschen der Stimme enthielten und nur die mitgereisten Familienangehörigen aus Österreich abstimmen würden, sodass das Votum des Publikums in der österreichischen Version von Wer wird Millionär sehr viel eindeutiger und besser sei, nämlich zu 80% zutreffend, weil immer nur 8 Familienangehörige abstimmen. Interessant. Ja. Ich finde, nein. Aber es machte meinen Tag, dass Dennis mir das erzählte. Ja, wir haben schon über Verkehrsminister gesprochen. Ja. Also es ist jetzt doch ein sehr beharrliches Bemühen darum, diesen Riesenwortwitz Scheuermilch irgendwo unterzubringen, dass du noch mal ein paar Verkehrsthemen aufschlägst. Denn wir haben ja dieses Jahr begonnen, also wir persönlich in Berlin mit einer Live-Show, so wie wir auch im nächsten Jahr wieder eine Live-Show Mensch, im Februar ist da nicht eine Live-Show im Ja, da kommen sie auch alle hin, ne? Nach Pfefferberg. Berlin. Am 17. Februar sind wir in Berlin. Und dieses Jahr haben wir bei dieser Live-Show über Tempolimit gesprochen. Wusstest du, dass der Perkussionist von Kraftwerk eigentlich Karl Bartosch hieß, das bei der Einbürgerungsbehörde aber einen Rechtschreibfehler unterlief und deswegen er Karl Bartosch heißt? Nein. Ruf mich an. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr hauchen? Das war ein Buchtitel von Else Buscheuer, die mit einer exzellenten Reportage im Dezember den Deutschen Reporterpreis in der Kategorie Essay. Kannst du das sagen? Die Leute sagen immer Essay. Ich hatte mich für diese Kategorie auch beworben. Nein. Ja. Ja. Ja. Mit deinem grandiosen Aufsatz über, wie du dein Leben in der Straßenbahn in Gelsenkirchen verbringst. Oder versuchst, die Welt zu umrunden. Ja, genau das. War nicht nominiert. Nee, das hätte ja auch ein bisschen, also wenn du über meinen Text hättest befinden müssen. Sagst du denn Essay oder Essay? Text, sage ich. Dann denkt man nach, warum du keinen Preis bekommen hast. Tempolimit, Verkehrstote, SUVs und Parkplätze. Richtig. Schauer? Guck mal, du hast Schauer geschrieben. Schauer geschrieben? Stimmt. Schauer. Hat's geregnet? Und Tesla baut eine Gigafabrik. Vielleicht. Nee, das ist doch jetzt in relativ trockenen Tüchern. Ja. Sie baut das an das andere Ding, was da immer gerade fertig wird. Direkt dran. Müssen wir uns jetzt auch von den Amerikanern erklären lassen, wie man Autos baut. Also die Kerndemütigung Europas war Starbucks, weil man, wenn man mal in den Genuss kam einer Amerika-Reise und bis dahin sein Leben lang nur gesehen hatte, dass in diesen Motels und Hostels und Fernfahrerbuden den Leuten in amerikanischen Filmen immer Kaffee nachgeschüttet wird, ohne zu bezahlen, ohne irgendwas. Und dann war man einmal in Amerika, trank davon und wusste, warum das gratis nachgeschüttet wird. Alles andere wäre teurer. Der steht ja auch den ganzen Tag auf der Wärmhalteplatte. Der dickt ein. Ja, du kannst am Ende... Die kochen den auch gar nicht mehr, sondern wenn die morgens die Wärmhalteplatte wieder hochfahren, schütten die einfach Wasser dazu. Ja. Das ist nur unten so ein Sud, angedickter Türke und es schützt neues Wasser drauf. Von Coca-Cola kennen die das nicht anders. Die verkaufen ja auch nicht wirklich Coca-Cola, sondern verschicken nur diesen hochgeheimen Sirup. Ich hatte mal das Vergnügen. Verkehrspolitik kann so aufregend sein. Ja, ich hatte mal das Vergnügen, eine Morgensendung zu moderieren bei CT Das Radio, kam morgens um 5:30 oder sowas in die Redaktion und es stellte sich raus, dass die Abendredaktion vergessen hatte, die Heizplatte der Kaffeemaschine auszuschalten. Das heißt, wir hatten morgens auch so eine Kruste und wussten aber. Hast du gelöffelt? Ja, und wussten, also entweder wir moderieren jetzt gleich eine Sendung oder wir putzen halt die Kanne. Und wenn wir die Sendung moderieren, tun wir das aber ohne Kaffee. Und also was am Ende dann für den Hörer, die Hörerin das Erfreulichere ist, wissen wir auch nicht. Harry Rowohlt hat ja mal bei einer solchen Gelegenheit auf einer Lesebühne für sich selber die Beschreibung Paganini der Abschweifung erfunden. Aber wir sind auf sicheren Plätzen in den Top 10 hinter ihm. Worüber wollten wir reden? Tesla. Ach so. Das wäre jetzt das Stichwort gewesen für dein Impulsreferat über Nikolai Tesla. Ja, ja. Den Erfinder der... Das ist dieses... Ich bin jetzt ein bisschen verstrahlt, weil ich immer diesen Nazi bei YouTube geguckt habe, der erzählt hat, dass Tesla schon mit Adolf Hitler nachmittags zum Mars geflogen ist. Stück Kuchen, Kaffee und abends waren sie zurück. Wie hieß der noch? Stoll, ne? Muss man wissen. Kennst du den nicht? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Gib Tesla und Nazi ein und du findest das. Axel Scholl, ne? Genau, Axel Scholl war irgendwie Offizier in der NVA und ist ist auch da als Rechtsradikaler nicht weiter aufgefallen und hielt dann so komische Lectures in einem Berliner Kneipenhinterzimmer. Und da kam relativ oft Nikola Tesla vor. Was mega guter Zirkelschluss zu nichts. Kennst du den Film Coffee and Cigarettes? Bestimmt. Von Jim Jarmusch, wo die ganze Zeit Leute Kaffee trinken, also so amerikanischen Motel-Kaffee trinken und rauchen. Und da geht es auch, es ist ein Episodenfilm und in einer Episode geht es auch um Nikola Tesla. Und also, ich bin ganz beeindruckt von uns. Sie nicht, okay. Gut. Also der baut da jetzt eine Fabrik hin, in der Nähe von, ich glaube, es hat der Barbara Schöneberger verraten bei irgendeiner Gelegenheit, wo er ein goldenes Lenkrad von der Bild-Zeitung bekommen hat. Ja, das ist immer der würdevollste Augenblick. Wahre Geschichte, 9. November 1989 war tatsächlich die Verleihung des goldenen Lenkrads und die komplette Springerspitze saß im Springer-Hochhaus fest bei der Verleihung des goldenen Lenkrads, während draußen die Mauer fiel. Wären sie mal dort geblieben. Hätte man die Mauer mal ums Springer-Hochhaus einfach das zugemauert. So, wir nähern uns. Es wird langsam konstruktiv. Jetzt haben wir Springer zugemauert, jetzt können wir zum nächsten Thema übergehen. Tada! Das Time Magazine hat wie jedes Jahr seine Person of the Year gekürt. Es war Sabine Brandy als Gast auf dieser Bühne, ja, die eine völlig unbekannte schwedische Göre lobpreiste in unserer heute noch ausstehenden Rubrik, es war nicht alles schlecht, und sagte, es gibt da eine, die hat so eine berührende Rede gehalten, die kümmert sich um Umwelt, die bestreikt ihre Schule jeden Freitag. Und dann hat sie auch noch Greta Thunberg richtig ausgesprochen. Ja. Das sind Gäste, die sie nur hier erleben dürfen. Und das ist gerade mal ein Jahr her. Unglaublich. Und da würde ich sagen, also in dem einen Jahr hat Greta Thunberg mehr für das Thema getan, als, ich sag mal, alle Politiker innen in den vergangenen 30. Ja, und was passiert jetzt mit der jungen Frau? Wird am 3. Januar 17, müssen sie erstmal, mein Gott, die Welt hält den Atem an wegen einer 16-Jährigen, müssen alles umschreiben. Ja. Und im österreichischen Wahlkampf tauchte von einem Mann, der beinahe österreichischer Bundespräsident geworden wäre, von der FPÖ, Herr Hofer, die Schmähung Zöpfchendiktatur auf. Und Friedrich Merz hat sogar gesagt, die ist doch krank. Der Unterschied zwischen Greta Thunberg und Friedrich Merz ist, Greta Thunberg hat eine medizinisch gesicherte Diagnose. Bei Friedrich Merz rätseln die Ärzte noch. Aber außerdem hat Greta Thunberg mehr Verantwortung übernommen als Friedrich Merz in den vergangenen, oh warte, ich glaube 17 Jahren. Ja. Ich denke an so Figuren, die früher mal soziale Bewegungen oder Bürgerrechtsbewegungen angeführt haben, sagen wir einmal Daniel Cohn-Bendit oder Rudi Dutschke oder Joschka Fischer oder Alice Schwarzer. Die alle müssen ja, haben ihr Leben weitergeführt und sind irgendwo gelandet, Alice Schwarzer in der Kriminalität. Und Joschka Fischer erzählt heute für relativ viel Geld von BMW, das Gegenteil von dem, wofür er angetreten ist, gerade auch in der Außenpolitik. Rudi Dutschke ist an den Folgen eines Mordattentates gestorben. An den Folgen der Bild-Zeitung? Ja, die man dann eben erkennbar eindeutig zu spät da oben eingesperrt hat. Und ja, Cohn-Bendit macht immer noch seinen Krempel. Oder nehmen wir eine Figur, in die vor 15 Jahren alle sehr oder viele sehr verliebt waren, wie Julian Assange. Der jetzt ein schmutziger, alter, bisschen abgedrehter, schrulliger Mann ist, mit dem niemand mehr was zu tun haben will. Und ich finde, die Leute haben, wenn das Schicksal sie in die Position rückt, ein Thema zu prismieren und ein Thema zu setzen, trotzdem das Recht, ihr Leben in Ruhe zu Ende oder wenigstens doch erstmal bei einer bald 17-Jährigen weiterzuleben. So, I don't want to talk about Greta. Hast du nicht mal Zack moderiert? Ja. Das wäre jetzt ein Lacher gewesen. Ach, fuck. Das war wirklich too much brain. Ja. Du meinst, dass selbst sogar ich ein Recht habe, mein Leben zu Ende zu leben? Nee, ich meine so auf Dinge reduziert werden und sowas. Also. Genau, und das passiert ihr gerade. Und der Kipppunkt, dass die Medien und ein Teil der Öffentlichkeit sagen, ah, wir können es nicht mehr hören und jetzt suchen wir nur noch das, was wir nörgeln können an der, ist längst erreicht. Und das bammt mich. Es braucht immer so eine Personalisierung. Es braucht immer irgendwie jemanden, den man aufs Schild heben kann. Und ich brauche das nicht. Brauchst du das? Also, ist jetzt ein bisschen Wohlfall, weil jetzt ist das Thema gesetzt und alle reden über das Weltklima und darüber, dass die Jugend und Fridays for Future. Ja, aber das ist und wir sagen, wir hätten Greta gar nicht gebraucht, weil wir wussten es so schon. Also, ich hätte mir gewünscht, wenn du mich gefragt hättest, so vor 10, 15, 20 Jahren, ich hätte mir gewünscht, dass ich im Jahr 2019 nicht mit meinem 5-jährigen Sohn mal wieder auf Umweltschutzdemos und mal wieder auf Demos gegen Nazis gehen muss, wie meine Eltern das mit mir gemacht haben, sondern ich hätte gedacht, dass wir dann ein bisschen weiter sind und wir vielleicht über 200 andere Sachen, die noch auf der Liste stehen, irgendwie sprechen können und nicht immer noch und schon wieder und immer noch und schon wieder über diese scheiß Themen sprechen müssen. Aber die Zeit wird auch immer knapper und deswegen finde ich es gut, dass jetzt wenigstens mal drüber gesprochen wird und gerne auch permanent darüber gesprochen wird, solange bis vielleicht die Leute endlich mal kapieren, dass der Scheißbaum am Brennen ist. Und damit meine ich nicht den abgeholzten Baum, den sich jetzt alle in die Wohnung stellen, um ihn dann nächste Woche wieder rauszuschmeißen, sondern... Du kannst ja auch einen hochwertigen Gebrauchten nehmen. Den sogenannten Horst-Lichter-Baum. Riesenwortspiel. Der brennt dann auch lichterloh, ne? 80 Euro, das Ding hier in der Eifel. Komm her, Engelchen. Ich hab immer so einen Baum mit Wurzeln dran, der aber nie anwächst. Also das ist immer so der verzweifelte Versuch der Renaturierung. Carola Rakete war auch noch. Eigentlich Rakete oder Rakete? Rakete, Aussprachedatenbank der ARD. Ich habe nachgeguckt. Okay. Sehr gut. Ja, oder in den USA Alexandria Ocasio-Cortez. Das ist die Trump gegrillt hat. Ja, die regelmäßig, es gibt auch ein sehr schönes Video, wo Mark Zuckerberg von Facebook irgendwie in so einem Ausschuss genau, und sitzt. Da hat sie ihm auch im Europäischen Parlament mal gezeigt, dass man noch was anderes machen kann als Selfies, wenn Zuckerberg da ist. Ja, und das war nicht ihr erster Auftritt dieser Art. Also Mark Zuckerberg hätte vorbereitet sein können, wenn er sich für sowas interessieren würde. Und also wenn ich irgendwie Aktien von Facebook hätte oder da irgendwie größeres Interesse dran hätte, CEO oder also eine andere Position im Board oder sowas, wer hätte ich nach dem Auftritt von Zuckerberg gesagt, okay Junge, du gehst ganz, ganz weit weg, weil das war das Peinlichste, was jemals jemand, also seit den letzten 5 Minuten, seit Donald Trump nicht mehr getwittert hat, war das Peinlichste, was jemals jemand abgeliefert hat. Und diese Frau ist, glaube ich, die Hoffnungsträgerin der Demokraten für die, seien wir ehrlich, übernächste Präsidentschaftswahl, wo sie leider immer noch zu jung ist, also für die überübernächste. Und nein, es ist also, wenn jemand Trump schlagen kann, ist es Michelle Obama. Nur die tritt nicht an. Du hast ja eine kleine Liste verfasst unter der genderneutralen Überschrift The Kids Are All Right, Greta Thunberg, Carola Rakete, Frau Cortez, dann kommt noch ein Name, den ich nicht kenne. Malala Yousafzai, die Nobelpreisträgerin. Ich sehe, du kennst ihn auch nicht. Ja. Die aus Afghanistan, der in der Schule in den Kopf geschossen wurde und die den Nobelpreis bekommen hat. Und das war eigentlich so eine der ersten, ja auch natürlich Personalisierungen natürlich, aber auch so der ersten Jugendaktivistinnen oder jungen Aktivistinnen, je nachdem wie man es dann sehen will, die so vor ein paar Jahren auf dem Bildschirm aufgetaucht ist. Und es werden immer mehr und es sind fast immer Frauen. Ja, und dann schreibt der Kevin Kühnert. Also eine schöne Hookline, lass uns den jungen Frauen vertrauen, lass uns da die Hoffnung reinsetzen, dann sowas. Ja, da siehst du mal, auch das kann die SPD nicht. Ich habe aber noch auf meiner Liste stehen Sanna Marin, die dir sicherlich was sagen wird. Sanna was? Die 34-jährige Ministerpräsidentin von Finnland. Ins Mikro. Die hat jetzt heute gesagt, man könnte mit einer 4-Tage-Woche und 46 Stunden Arbeit in der Woche doch auch gut hinkommen. Das fängt doch schon mal gut an. Nicht 46, sondern 6 Stunden am Tag. Genau, also 4-Tage-Woche, 26 Stunden Arbeit, 26 Stunden 24. Woche. 24. Ja, ja. Kommt bei mir raus. Okay, Boomer. Ja, ich frage mich ehrlich gesagt, das ist gar nicht normal. Also für mich war 4 Tage, 6 Stunden arbeiten immer so, dadurch, sie machen alle länger. Okay. Und natürlich, um noch mehr junge Menschen und auch junge Frauen zu haben, sagt dir der Name Billie Eilish etwas. Billie Idol? Billie Eilish. Eilish, nein. Sagt Ihnen das was? Ich glaube, 6-fach Grammy nominiert, die jüngste jemals in der Kategorie Bestes Album nominierte Künstlerin ist auch 17. Hast du noch irgendwas? Hat sie ja noch 10 Jahre, bis sie sich umbringen muss, ne? Hast du noch irgendwas beizutragen aus deiner Generation oder wärt ihr jetzt bereit, den Raum zu verlassen? Wir sollen jetzt gehen. Das, ja. Jetzt kommst du auf dieses Okay-Boomer. Den jetzt kannst du das mal kurz erklären. Ja. Also was Baby-Boomer sind, wissen sie alle aus eigener Anschauung. Also es gibt diese geburtenstarken Jahrgänge. In den USA ist es von 1946 bis 1964. In Deutschland kriegsbedingt ein bisschen später, von 1955 bis 1969. Und das sind die Babyboomer-Jahrgänge. Die waren dann alle irgendwann jung und hoffnungsvoll und sind ins Berufsleben gestartet und sitzen da jetzt, und zwar überall, in allen entscheidenden Positionen. Und weil sie so viele sind und weil sie natürlich auch immer jung geblieben sind, gehen die nicht mehr weg. In den USA sieht man das sehr schön an den aktuellen Debatten der Demokraten, die im Prinzip ausschließlich aus den Geburtsjahrgängen 1946 bis 1964 bestehen. Und das sind diese Babyboomer. Und es gab im Internet ein Meme, wo einfach, wenn alte, überwiegend männliche, weiße Personen irgendwie was gesagt haben über diese ganzen ungezogenen jungen Menschen, dann einfach nur noch geantwortet wurde, okay, Boomer. Bei uns war das so, der Opa erzählt vom Krieg, das ist ungefähr das Gleiche, ne? Ja, also der Krieg ist vorbei, aber der Opa ist halt immer noch da, hat auch noch alle Gliedmaßen und wird wegen guter Medizin und sehr viel Rente auch sehr, sehr lange da bleiben. Also mein Vorschlag wäre ja zum Beispiel so Rente mit 50. Mhm. Ich hätte noch 14 Jahre. Ich wäre 8 Jahre drüber. Ja, zu gleichen Bezügen. Also ich meine so in vielen... Zahl du doch mal erst Lohnnebenkosten. Wasche ich doch hinter den Ohren und zwar mal so viel Lohnnebenkosten, dass ich davon eine feine Rente bekomme. Und denk nicht schon darüber nach, wie du jetzt die Füße hochlegen kannst. Also ich glaube... An 4 Tagen mit 48 Stunden pro finnischer Woche oder wie auch immer. Ich glaube, dass man in sehr vielen Firmen, Behörden und sonst wie am Ende noch Geld einsparen könnte, wenn man alle Leute mit 50 rausschickt und dafür junge Leute den Job machen lässt. Auch weil junge Leute viel weniger Geld kriegen. Und also und diese jungen Leute, die dann weniger Geld kriegen, bezahlen die Rente von den jetzt 8,5 Millionen Bonusrentnern, die du gerade erfunden hast, nämlich allen ab 50? Ja. Das funktioniert? Ja. Mhm. In Helsinki. Wo man sagt, wenn wir weniger arbeiten, umso besser. Halbe Jahr ist eh dunkel, brauchen wir kein Licht. Haben wir schon mal was gespart. Das war ja nur der erste Teil meines Plans. Also das erste... Der ist schon sehr gut. Ist Rente mit 50. So, damit das jetzt aber nicht ausartet, kommt dann mit 70 die senile Bettpflicht. Das heißt, ab dann bleibt man zu Hause, darf auch das Internet nicht mehr benutzen, darf keine Debattenbeiträge mehr schreiben und ist komplett aus der Diskussion raus. Das Schöne an diesem Internet ist ja, dass man Lukas Heinzer sagen wir mal 20 Jahren den Wortdurchfall vorspielen kann, den er da gerade von sich gibt und sagen kann, Lukas, lass mal da den Arbeitsplatz in Ruhe. Senile, also hör dir das doch alles mal an. Stell dir mal vor, du dürftest selber so alt werden. Das ist im Moment in der Szene noch umstritten, ob du das darfst, aber es könnte dazu kommen. Und dann bist du 70 und sagst, ich fühle mich ja wie 69. Aber nein, sagt die strenge Schwester Gisela, Herr Heinzer, die Gurte bleiben dran. So. Bis dahin sind ja 2 weitere Generationen da, die kriegen das ja wohl alleine hin. Was ist denn das immer für so ein permanentes Bemuttern und Bevätern? Das können die doch alles. Bevätern? Ich habe das deutsche Wort für Patronizing gesucht und nicht gefunden. Ja, das ist das zweite Mal heute, das fällt mir auch unangenehm auf. Wo wir bei alten Männern sind. Ich glaube, du hast hier eine kleine Liste angelegt von Leuten, wo du das Schicksal bitten möchtest oder Inshallah oder Gott oder Allah. Das Jahr 2019 geht, hätte es nicht Lust, diese Hackfressen mitzunehmen. Das ist deine Interpretation, aber ich werde das nicht verneinen. Was soll einem einfallen zu einer Liste, die heißt Rainer Wendt, Sigmar Gabriel, Alexander Gauland und Friedrich Merz? Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, irgendwie, wo diese ganzen AfD-Leute und Friedrich Merz und sowas, wo die alle herkommen, ist, zeichnete sich so ein furchtbarer Ruhrkessel ab. Also Rainer Wendt, geboren in Duisburg, Bekannt. Warum hast du da Pimmelnase vorgeschrieben? Geht der im Karneval so verkleidet? Das ist mit so einem. Nee. Rainer Wendt ist bekannt geworden durch 20 Millionen Talkshow-Auftritte als Vorsitzender der kleineren deutschen Polizeigewerkschaft. Ja. Er hat nebenbei blöderweise gerade noch so ein Verfahren, weil er über 20 Jahre Bezüge doppelkassiert bekommen hat. Aber er hat noch Wer kennt es nicht? Kriminalkommissarsgehalt bezogen und seinen Gewerkschaftsvorsitzenden behalt gleichzeitig. Genau, also dieser seriöse Mensch, der in jedes Mikrofon, das man ihm hinhält, reinlabert, irgendwie man bräuchte mehr Polizei und weniger Ausländer und sonst was, sollte Staatssekretär des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt werden. Was einfach auch mal sagt, so ja, Sachsen-Anhalt, da ist halt auch nicht mehr alles so in Ordnung. Und das ist er dann nicht geworden und hat sich dann aber zitieren lassen. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Zitate von Rainer Wendt vorlesen. Das eine aus dem Jahr 2018, nachdem es in Chemnitz zu rechtsextremen Übergriffen gekommen war. Mit dem Begriff Hetzjagd ist Schindluder getrieben worden. Es wäre gut, wenn sich alle Politiker mal eine Woche zurückhalten würden und sich einen zurückhaltenden Sprachgebrauch auferlegen. Ich glaube, damals dachte Rainer Wendt noch, mit der Nummer wird der Chef des Verfassungsschutzes. Jetzt war Rainer Wendt 2019, nachdem er nicht Staatssekretär des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt geworden war, auf Facebook. So ist das, wenn die SPD hemmungslos Lügen verbreitet, Grüne und Linke das nachplappern und nahezu alle Medien die Hetzjagd auf mich eröffnen. Ich glaube, mehr als diese zwei Zitate muss man gar nicht wissen über Rainer Wendt. Schön rausgesucht, saubere Recherche. Respekt. Okay, Boomer. Die Großbritannien hat heute übrigens entschieden, dass sie raus wollen. Ne? Also jetzt hat das Parlament gesprochen und so. Ja. Sie haben nun diesen 560 Seiten Austrittsvertrag ausgedruckt. Und der enthält 26 Seiten, was noch unklar ist. Dafür hatten Sie ursprünglich 2 Jahre, um das zu verhandeln, also Zollfragen, Wirtschaftsfragen, Handelsfragen, Transitfragen. Und nun haben Sie aber, glaube ich, auch, wollen Sie mitbeschließen, dass Sie das bis Ende des Jahres fertig verhandelt haben wollen. Statt 2 Jahren jetzt dann ja so 11 Monate Verhandlungszeit. Ja. Mhm. Ich denke, so kompetent wie Boris Johnson eigentlich immer ist, wird auch das ohne weitere Probleme ablaufen. Wahrscheinlich wird Großbritannien am Ende aus Versehen aus sich selbst ausgetreten sein. Ja. Und muss dann das Land verlassen. Ich glaube, die ganz am Horizont angestrebte Lösung für gute englische Patrioten ist, dass wir alle Großbritannien beitreten. Und das dann irgendwie EU-Commonwealth nennen. Es sieht ja gerade eher danach aus, als ob das nächste, was austritt, Schottland aus Großbritannien ist. Glaubst du eigentlich, dass blonde, aufwendige Herrenfrisuren so eine Art politischer Tumormarker sind? Also wir Deutsche, ich habe die neuen Bilder von Friedrich Merz noch nicht gesehen. Wir Deutschen hätten es eigentlich seit Heino wissen müssen. Und dann bei Pim Fortuyn und Geert Wilders und Boris Johnson und Donald Trump nur noch wissend nicken. Ja, haha. So, es sind noch, was haben wir denn, 20, 11 Tage sind es noch. Also jetzt nicht diese Veranstaltung, sondern das Jahr. So lange ist es dann doch nicht mehr. Also lass uns die finalen Sargnägel in das Jahr 2019 hauen. Ich habe ein Bild mitgebracht, das, wie ich finde, das Jahr 2019 vortrefflich zusammenfasst. Vielleicht möchten Sie mir zustimmen. Das Bild zeigt im Vordergrund einen, naja, einigermaßen okay abgestellten E-Scooter und im Hintergrund die Aufschrift an eine Wand gesprayt: Nazis aufs Maul. Ich finde, besser kann man das Jahr 2019 eigentlich kaum in einem einzelnen Bild zusammenfassen. Aber wenn Sie da Debattenbeiträge hätten, wäre jetzt der Moment. Und alles in Grün, ja. Also, Friedrich, wie war dein 2019? Mein Jahr 2019 war cool. Ich freue mich allerdings sehr darauf, weil 2020, ich finde, das hat so einen Groove. 2020. Ja. 2020. So, geben Sie mir einen Bon, aber 2020. Ne? Für die Scheuermilch. Aber jetzt in einem Satz alles drin. Ich wollte gerade sagen, oder? Das war aber wirklich der Grand Slam hier. Hast du Pläne für 2020, außer ein paar sehr coole Podcasts zu machen, zum Beispiel am Pfefferberg im 17. Februar oder am 24. Januar bereits hier an dieser Stelle? Ich habe jede Menge. Und das Publikum bis dahin einzusperren, ist ja nicht mehr lang. Ja. Hoffentlich haben sie was zu essen dabei. Ich habe jede Menge Pläne für 2020, über die ich noch nicht sprechen darf. Aber ich sag mal, wird geil. Ich fand es sehr geil, das Jahr 2017. Dann hatte ich eine kleine Pause in 2018. Dann wurde ich in 2018 57. Und jetzt kommt eine lange Durchstrecke, wann wieder meine Glückszahl 7 irgendwo in diesen Daten auftaucht. Dann können Sie 2021, 3x7 ist 21, solche Brücken, weil ich glaube, dass das nicht taugt. Also ich muss jetzt 67 werden oder es muss 2027 werden oder irgendwas. Und du möchtest 70, so dass ich dann mit 70 ans Bett geschnallt werde und so. Toll, ja. Ja, aber da hast du jedes Jahr Glück. 70, 71, 72. Freue ich mich. Und wo wir gerade dabei sind, uns auf das neue Jahr zu freuen, hatte das alte Jahr denn auch etwas Schönes für dich, Lukas? Ja, das alte Jahr hatte für mich, also es ist ja noch da. Es kann noch was passieren, du lauerst noch. Ja, aber ich fand, nee, das war schon ein sehr schönes Jahr. Also insgesamt war alles irgendwie dabei, was man sich so wünscht für so ein Jahr. Nee, war gut. Du hast ein konkretes Beispiel mitgebracht, welches dir Glück beschert hat in diesem Jahr. Ja, weil du ja immer darauf bestehst, dass nicht alles schlecht war. Genau. Und man auch mal erzählen soll, was zum Beispiel nämlich gut war. 9000 Leute, die die Three Arena, ich glaube die größte Veranstaltungshalle in Dublin, gerade abreißen, beweisen, dass der Ire stimmgewaltig und sangesicher ist. Alle Lieder von Rod Stewart auswendig kennt, was Rod an dem Abend auch merklich entlastet hat. Und die haben genau das Gleiche mit 9000 Iren am nächsten Abend nochmal gemacht. Und ich durfte dabei sein. Das war echt sehr schön. Wobei wir werden das irgendwann noch dieses Jahr, glaube ich, klären, weil ich dachte, Sabine steht total auf Rod Stewart und Sabine dachte, ich stehe total auf Rod Stewart. Das war beides vorher nicht der Fall, aber nachher, jetzt ist es der Fall. Nein. Voller Erfolg. Der Abend hatte noch einen Suspense-Moment, wie Hitchcock sagen würde, nämlich, dass von Maggie bis I Am Sailing und Baby Jane alle Greatest Hits natürlich gespielt hat. Und man dachte, naja gut, der Mann ist 74, ein Teil des Konzerts hat er so als Unplugged-Version auf Barhockern absolviert und dieses eine Lied mit 74 und ein bisschen Rücken und so, das kann er ja nicht mehr spielen. Aber nach einer seiner 4 oder 5 Umkleidepausen, die dann von den sehr guten, kompetenten Musikern mit brillanten Soli gefüllt wurden, kam er wieder in einem neuen, zwischendurch durchaus auch mal Leopardendress auf die Bühne. Und man wusste, er hatte jetzt alle Greatest Hits gespielt und diesen einen, das kann er nicht machen. Und er sagte mit der größten Lässigkeit, die einem Schotten zu Gebote ist, well, now let's get this done. Und spielte dann Do You Think I'm Sexy? Und da kann man nur noch Respekt haben und wenn du den mit 70 festbindest, binde ich den mit 70 wieder los. Das war mein schöner Moment. Und dein schöner Moment? Ich habe dieses Jahr Tom Jones live gesehen, 78 oder 79. Tatsächlich vollkommen bizarrerweise in der Stadt meiner Kindheit in Dienstlaken beim Fantastival auf der Freilichtbühne. Das war ein richtig geiles Konzert. Also das war auch so ein Konzert der Kategorie, ich weiß, was ich für eine Karriere habe, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ihr wollt die Hits, ich spiele die Hits, aber glaubt mal nicht, dass ihr die Version kriegt, die ihr hören wollt. Und okay, nee, dann spielt Sexbomb in der Country-Version und dann spielt das ganz anders und dann spielt Delilah irgendwie so als Gypsy Blues oder sowas. Und gerade als ich so dachte, alles schön, alles gut, also in dem Alter dürfen die auch so spielen, wie sie wollen und sowas, kam dann der gleiche erotisierende Moment, als dann nämlich You Can Leave Your Head On, dann aber im Originalarrangement. Und richtig mit Saft. Ja, das war auch sehr schön. Also Tom Jones, es war das zweite Mal, dass ich Tom Jones live gesehen habe. Das heißt, du mochtest ihn schon vorher sehr. Ich mochte ihn schon vorher sehr, ja. Und also das war toll und können wir heute über Fußball sprechen hier in Dortmund? Ich denke, ja, ne? Steht immer noch 1-0. Nein, nicht mehr. Wie nicht mehr? 1-1. Ach, hör da auf. Ja, also ich freue mich, dass wir können nicht über Fußball sprechen. Ich freue mich, dass der Abstand zu Borussia Dortmund wieder größer geworden ist. Ich habe jetzt blöd kann man sagen, 8 Wochen Tabellenführung hinter mir, was in der Summe so viel ist wie Borussia Mönchengladbach seit dem letzten Meistertitel vor 42 Jahren. an Tabellenführung hatte. Also in 42 Jahren 8-mal und jetzt auch 8-mal hintereinander. Was jetzt noch kommt, ist mir eigentlich egal. Ich habe mich darauf vorbereitet, am 17. Mai auf dem Alten Markt in Mönchengladbach zu stehen. Und ja. Wenn dann 18. So, Klugscheißer. Nee, am 16. Mai ist der letzte Spieltag. Am 16. Mai ist der letzte Spieltag und ESC-Finale. Und ich habe mich darauf vorbereitet, mit dem deutschen ESC-Sieger nach Mönchengladbach zu fahren, um die Meisterschaft zu feiern. Wir sprechen uns im Mai. Lukas, danke für die vielen geilen, ich glaube, 9 oder 10 Podcast-Shows dieses Jahr. Es hat Spaß gemacht. Nächstes Jahr machen wir weiter. Vielleicht möchtest du die Termine nennen. Ja. 24. Januar, 17. Februar Berlin, 27. März sind wir nochmal hier. Ich freue mich drauf, wa? Und wir hatten noch unsere Person of the Year vorbereitet. Da wollte ich jetzt gerade... Achso, Entschuldigung. Ja? Mach. Nee, du weißt ja. Das war die Anmoderation. Mach. Das, wenn das die Anmoderation war, ja, bin ich jetzt auf den Schluss gespannt. Ja, mach. Also, das Time Magazine hat Greta Thunberg zur Person of the Year gewählt. Wir haben uns gedacht, das können wir auch. Jeder von uns hat also sein eigenes Magazin geschenkt bekommen. Also, das werden Sie gleich am Ausgang ausgeteilt bekommen. Und Fred, wer ist denn auf dem Fred Magazine? Ich habe lange nachgedacht und habe viele Personen, die wir heute ja auch teils gewürdigt und teils getadelt haben, erwogen und bin zu einem Ergebnis gekommen, dass diese Person für mich im abgelaufenen Jahr, im ablaufenden Jahr, überragende Werbung für den Parlamentarismus, für die Demokratie, für enorm schlechtes Benehmen, für lautes Gebrüll im Parlament und für, wenn alle Briten austreten, der sollte bleiben, geleistet hat. Hier ist er, meine Person of the Year, Mr. Speaker. Vielleicht sagen wir noch einmal den Namen, John Bercow. John Sir, glaube ich inzwischen, ja. John Bercow. Und berentet ist er. Ja. Und ich weiß nicht, ob der jetzt privat dann an der Tankstelle oder mal am Baumarkt eröffnet. Der steht einfach da rum. Und das ist nicht ein geiler Gast. Der sitzt ja, einfach hier. Der sitzt einfach da oben und brüllt ja. Die ganze Zeit. Steht an der Supermarktkasse und immer, wenn einer den Bon nicht mitnimmt. Bon voyage. Okay, meine Person of the Year. Ich habe auch lange drüber nachgedacht und bin dann natürlich für mich relativ naheliegenderweise dann doch wieder beim Thema Popkultur angekommen und geendet. Und ja, ich habe eine Person genommen, die ich persönlich kenne. Ist halt einfacher. Jetzt nicht irgendwie was mit Mutti. Nee, nicht. Nee. Einmal auch was anderes. Einmal auch was anderes. Und er hat dieses Jahr ein sehr, sehr hervorragendes Album aufgenommen. Ich war letzte Woche noch bei seinem ausverkauften Konzert in Dortmund im FZW. Wenn Sie nicht da waren, sorgen Sie sich nicht. Er ist im Februar wieder hier im FZW. Mein Album des Jahres und mein Typ des Jahres überhaupt ist Thees Uhlmann, der Ihnen vielleicht nicht so viel sagen wird, aber hören Sie sich das mal an, Junkies und Scientologen. Und deine Nichte singt auch auf diesem Album. Zu Recht. Ja. Gut. Dann ist es so. Sind wir durch. Haben Sie festliche Feiertage? Lassen Sie es krachen. Streiten Sie miteinander nicht. Schütten Sie Getränke nach oder was immer hilft. Seien Sie am 24. Januar gerne wieder hier, wenn es heißt, Podcast Nummer 35 ist durch Siebenthalber in Dortmund. Nicht teilbar, aber durch Siebenthalber. Ja, das wird ein sehr, sehr guter Podcast. Ja. Und bringen Sie Ihre Bons mit. Genau. Ich wollte noch sagen, denken Sie sich einen Witz mit Scheuermilch aus. So, ich bin fertig. Ich wollte noch sagen, für die Menschen, die den Podcast jetzt zu Hause hören, also auch für die natürlich schöne Weihnachten und sowas, aber die hören ja nie die Musik von den fantastischen Frau Ado und die Goldkanten. Die haben alles gegeben und sitzen da hinten. Und ich würde diesen Leuten, die es zu Hause jetzt nur ohne Musik hören, einfach den Tipp geben, hey, kommt doch mal vorbei. Und ärgert euch nicht über den BVB. Ja, dass Hoffenheim gewonnen hat, hattest du mitbekommen, ne? Die Veranstaltung ist beendet. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Danke. Vielen Dank. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.